Das weiß-blaue Lebensgefühl, das ist in mir drin. Das wohnt in meinem Herz, wo immer ich bin. Mal brauch ich die laute Stadt, mal Landleben pur. Das ist wie ein eigener Takt aus Zeit und Natur. Die weiß-blauen Geschichten, wie man sich so erzählt, sind nicht nur die Zeugen der Zeit und nicht bloß eine heile Welt. Ja, das ist Hoheimat, wie ich's brauch. Das ist Hoheimat, jeden Tag. Das brauch ich wie Luft zum Leben, das kann mir keiner nehmen. Das ist Heimat für mich. Das eingefahrene Alltagsleben, das scheint schon perfekt. Da denkt man grad aus und reden Dialekt. Das Gefühl, wenn das Heimweh kommt, das hat so eine Kraft. Das hat mich an jedem Ort und von überall ab. Die weiß-blauen Geschichten, die man sich dann erzählt, die sind wie die Zeugen der Zeit und zeigen mir, wofür. Ja, das ist Heimat, hier ist morgen. Das ist Heimat, jeden Tag. Das brauch ich mit Luft zum Leben, das kann mir keiner nehmen. Das ist Heimat. Ja, das ist Heimat.